Post-retro Flanger, hörst du mich? Never turn out the bass drum. Yeah. Okay, der Flanger. Oh. Mein ASIO kackt immer ab. Yes. fuck it. Whew. 100. 140. Actionsequenz angewählt. Actionsequenz 1 hart. Ready to go. It's not 140, but it doesn't matter. No weed. No weed. No high. No weed, no high. No weed. No high. No weed, no high. No weed, no high. Yeah. Armer Kerl. Ich hab Mitgefühl. Armer Kerl. Oh. Was fällt dir denn runter? Ja, der arme Kilo Herz. Ah, wie gemein. Actionsequenz. 2 geladen und ausführungsbereit. Ich bin unsynchron. Vorgefertigter Mist. Hiermit Kilohertz und wünsche euch einen schönen Tag. Da kommt heute hier nichts mehr bei rum bei der Scheiße, Mann. Ey. Schacke. Fredomatico. Okay, tschüss.